Die Evangelisten dürfen nämlich nicht als souveräne Geister betrachtet werden, die erhaben über der anderen Christenwelt in abgeschlossener Daseinssphäre wirkten. Sie standen mitten unter den übrigen Christen und lebten, dachten und empfanden wie ihre Mitgläubigen. Noch einmal sei der Leser darauf aufmerksam gemacht, dass bei all diesen Untersuchungen aus taktischen Gründen wieder besseres Wissen als möglich vorausgesetzt wird. Die im Neuen Testament berichteten urchristlichen Ereignisse basierten auf wirklicher Geschichte. Wie stand es aber nun mit der übrigen Christenwelt bezüglich der von Jülicha aufgeworfenen Frage, ob man in dem Markus-Evangelium ein heiliges Buch gesehen und verehrt habe oder nicht? Wenn das Markus-Evangelium von den beiden anderen Synoptikern als Quelle benutzt sein soll, dann wird angenommen, das früheste Evangelienwerk sei eben dies Evangelium des Markus gewesen. Wir fragen nun, warum haben wohl Matthäus und Lukas dies ältere Evangelium benutzt? Und warum ist das Markus-Evangelium überhaupt erhalten geblieben? Deshalb, weil dies angeblich erste Schriftwerk über das Leben des Heilandes für die Urchristen nicht ein Buch wie jedes andere, sondern weil es ein Buch von ganz eigenartiger Bedeutung und von ganz besonderem Wert war und weil dies erste Evangelium seines außerordentlichen Inhaltes wegen von der Urchristenheit in Sonderheit von den Uraposteln als wahr anerkannt worden war. Mit der Anerkennung aber war eine weitere Verehrung und Heilighaltung dieser Schrift unmittelbar gegeben. Der Anerkennung durch die Apostel und Führer wäre im wirklichen Leben der Urchristenheit selbstverständlich eine genaue Prüfung der Richtigkeit des Inhaltes voraufgegangen. Erst nachdem die im Markus-Evangelium fixierten Taten und Worte Jesu durch Augenzeugen, eben durch die Apostel, als wahr und echt bezeugt und besiegelt waren, wäre die Anerkennung ausgesprochen worden. Mit der Anerkennung war also der gesamte Inhalt der Schrift sanktioniert. Zweifel an der Richtigkeit des Erzählten hätten sich im wirklichen Leben vorher, nämlich vor oder bei der Einführung des ersten Evangeliums, geltend gemacht. Die Anerkennung beweist aber, dass man etwaige Zweifel nunmehr als erledigt betrachtete. Wie gründlich Markus sanktioniert war, ergibt sich aus der Tatsache, dass sowohl Matthäus als auch Lukas nicht umhin konnten, beispielsweise den chronologisch lokalen Grundriss des ältesten Evangeliums sowie bei Markus festgelegte volkstümliche Redeweise Jesu als wahr zu respektieren. Also nicht etwa der Autor Markus wurde heilig gehalten, damit hat Jülicher natürlich recht, aber sein Buch, sein Evangelium oder vielmehr der Inhalt des Buches wurden verehrt. Denn nochmals sei betont, das Markus-Evangelium müsste offiziell anerkannt gewesen sein, wenn es überhaupt Eingang in die Gemeinde hätte finden wollen. Und die Anerkennung und dann der Gebrauch in den Gemeinden hätte diesem Evangelium ganz von selbst eine Autorität und Sanktionierung verliehen, die in der Folgezeit niemand anzutasten gewagt hätte. Kein gewöhnlicher Christ und kein Evangelist würde das gewagt haben. Es wäre kein frevelhaftes Antasten des sanktionierten Inhaltes gewesen, wenn etwa durch Hinzufügung neuer, aber ebenfalls anerkannter Jesusworte oder Taten eine Vervollständigung des ersten Evangeliums angestrebt worden wäre. Doch darum handelt es sich bei dem hier in Frage stehenden Willkürverfahren des Matthäus in der Behandlung oder besser Misshandlung des Markus-Evangeliums gar nicht. Dass Matthäus hinzufügte, wird nicht gerügt, sondern dass er anerkannte Worte Jesu nach Gutdünken verbessert haben soll. Im wirklichen Leben hätten auch die Evangelisten eine sanktionierte Schrift wie das Markus-Evangelium genauso heilig gehalten und im gesamten Inhalt respektiert wie die übrigen Christen. Nötigenfalls wäre ihnen das Respektieren eindringlich von ihren Glaubensbrüdern zu Bewusstsein gebracht worden. Die Kritisierung wäre ja nicht unbemerkt geblieben, sondern sofort mit der Veröffentlichung des neuen Evangeliums durch Matthäus offenkundig geworden. Durch Vergleichung des neuen Evangeliums mit dem alten wäre die Veränderung alsbald erkannt worden. Folgender Einwand wäre noch möglich und soll daher kurz erledigt werden. Das Markus-Evangelium ist vermutlich in Rom entstanden. Das Matthäus-Evangelium wurde angeblich in Palästina verfasst. Man braucht nun bloß anzunehmen, das Markus-Evangelium sei eben nur in Italien bekannt gegeben worden. Dann würde eine Kritisierung des ausländischen Buches durch einen Autor des Orients in den palästinensischen und kleinasiatischen Gemeinden gar nicht als Verrufserklärung empfunden worden sein, weil man hier ja das Markus-Evangelium nicht zum Vergleich heranziehen konnte. Dieser Einwand wird nun schon durch die Tatsache über den Haufen geworfen, dass doch jedenfalls Matthäus und auch Lukas erwiesenermaßen das Markus-Evangelium sehr gut gekannt haben müssen, da sie es ja sonst nicht hätten ausschreiben können. Sollten diese beiden Evangelisten die einzigen Christen in Palästina und Umgegend gewesen sein, die vom Dasein jenes ausländischen Werkes ein geheim gehaltenes Wissen besaßen? Diese Annahme muss bei dem durch anderweitige alte Nachrichten wohl verbürgten regen Verkehr der römischen Christen mit dem Heimatlande ihres Stifters aufs Bestimmteste verneint werden. Das Markus-Evangelium müsste vielmehr auch im Orient sehr bald nach seiner Entstehung überall verbreitet worden sein.